In den Jahren, die ich als Lehrerin verbracht habe, lange Zeit, habe ich immer gefunden, dass einerseits die Pädagogik der Ermutigung und individuellen Förderung im Mittelpunkt der Schulen stehen muss und andererseits, dass man Schüler herausfordern muss, und zwar herausfordern, ihr Bestes zu geben, sich zu entwickeln zu können, ihre Stärken zu erkennen, sich Perspektiven zu schaffen und dass die Schulen dazu neigen, Jugendliche total zu unterschätzen. Wer eben in Frau Rasfelds Vortrag war und ihre Schülerinnen und Schüler erlebt hat, hat sicher das auch schon mitgenommen, wie viel Schüler und Schülerinnen leisten können, wenn man ihnen entsprechendes zutraut. Gründerrepublik ist so zu verstehen, dass wir eine private Initiative sind für Entrepreneurial Education für 17- bis 25-Jährige ungefähr. Das Ganze ist so ein bisschen schwimmend, deswegen, weil es hauptsächlich darum geht, Motivationsimpulse zu geben für junge Menschen, die aus den Gymnasien oder aus den Unis oder aus den weiterführenden Schulen, wie auch immer, rausgespült werden und sehr unsicher mit sich selber sind und mit der Welt um sich herum. Und diese Risikoaversion zu überwinden und überhaupt mal zu sagen, bitte macht was und setzt was um. Deswegen haben wir uns auch positioniert, dass wir sagen, wir machen alles, was vor dem Businessplan schreiben sind. Wir sind keine weitere Initiative, die sich mit Jurys, Businessplänen und so weiter beschäftigt. Wir beschäftigen uns mit den Themen Persönlichkeit, Ideen, Ideenbewertung und von der Idee zum Konzept und mit Grundkompetenzen, die man haben sollte in der Gesellschaft, um überhaupt Ideen umsetzen zu können. Wir sind deswegen eigentlich die Kandidatenmacher für weitere Förderung. Und das ist auch eigentlich das Anliegen, was wir haben. Damit komme ich so ein bisschen darauf, wie wir funktionieren. Wir sagen, jeder soll seine eigene Republik bauen, um der anderen Republik irgendwas zurückgeben zu können. Das ist also der Gedanke des Empowerments, den, glaube ich, die anderen genauso versuchen umzusetzen. Wir versuchen das durch zwei Bausteine. Diese beiden Bausteine sind einmal Motivation und Kompetenz. Da geht es darum, tatsächlich in einem Zeitraum von 3 Monaten die Leute aus Schulen und Universitäten rauszuholen, in Communities zusammenzufassen und die von Gründern unterrichten zu lassen. Es geht also nicht darum, zertifizierte Pädagogen als Motivatoren einzusetzen, sondern Vorbilder zu kreieren, die wirklich dafür stehen, zu sagen, es ist mühsam, was zu machen, aber man kann das schaffen, auch wenn man nicht speziell dazu ausgebildet ist. Das Zweite, was wir haben an Anliegen, ist einfach die Verzahnung der Gründerförderung. Wir wollen, dass die Leute, wenn sie bei uns durch sind und den Wunsch äußern, dass wir sie dann zielgenau verzahnen können. Also wie funktioniert das? Jetzt geht es nicht weiter. Doch, die Leute sollen sich bei uns bewerben. Wir bilden regionale Communities. Es gibt ein Curriculum, dessen Teile ich Ihnen schon aufgezählt habe. Das Coaching oder der Unterricht oder Lectures oder wie immer man das nennt, werden durch Gründer-Communities, die wir auch jeweils pro Metropolregion bilden, durchgeführt. Insgesamt ist das aufgeteilt im Zeitraum von 3 Monaten in 12 Lectures und einem Abschlusstag, das heißt einmal die Woche, an besonderen Orten, nicht an den Orten, wo sie sonst sind. Also wir versuchen, die dahin zu führen, wo sie sich vorstellen können, wie es wäre, wenn sie etwas umsetzten. Das Ganze ist kostenfrei. Und wir haben auch gesagt, wir machen das ausbildungsbegleitend. Das heißt, wir gehen nicht in die Schule, bilden keine Lehrer aus und so weiter. Grundsätzlich ist das nur ein Impuls, den wir verstärken wollen, und mehr können wir auch in der kurzen Zeit gar nicht machen. Der Rest soll und muss in den Communities passieren und die gegenseitige Vernetzung soll ein Übriges tun. Das Motto ist Build Your Own Republic, das habe ich schon gesagt, bilde deine eigene Republik um dich rum in einer Zeit, die als sehr unsicher empfunden wird, ist die Alternative, selber was umzusetzen, womit man normalen Sicherheitsbedürfnissen besser entsprechen kann, nach unserer Meinung, wie sich eben in der normalen Erwerbswelt umzutun, obwohl das nicht verurteilt wird. Also es geht nur um die Selbstbestimmung des Lebens. Das, was gestern der Herr Bergmann gesagt hat, dass das Leben als milde Krankheit empfunden wird, das soll eben vermieden werden. 5 Sachen, die wir anders machen als andere Initiativen. Wir bohren das ganz dicke Brett. Ja. Uns geht es darum, um Mindset-Veränderung in Deutschland. Wir versuchen auch deswegen nicht nur Einzelgruppen der Gesellschaft in den Communities zu versammeln, sondern versuchen, möglichst breite Communities zu finden. Wir versuchen, den Unterschied zwischen traditioneller Selbstständigkeit und Entrepreneurship herauszustellen, weil wir versuchen, natürlich das Thema Innovation als wertschöpfender Faktor in Deutschland auch in kleineren Einheiten abzubilden, weil wir glauben, dass die Industrie das auf die Dauer nicht wird schultern können. Das dritte ist tatsächlich das Community-Modell, was außerhalb der Schulen stattfindet. Das vierte ist die Idee im Mittelpunkt. Es geht nicht darum, wie man einen Businessplan schreibt. Es geht nicht darum, wie man Geld von der Sparkasse kriegt, sondern es geht erstmal darum, zu sagen, wie kann man überhaupt sich seiner Idee so sicher sein, dass man nicht an dem ersten Geldgeber verzweifelt, der sagt, gibt's alles schon und habe ich schon 10-mal gehört und so weiter. Das Letzte, was wir machen, und das ist auch noch, es gibt ein Startup, das heißt Skillshare. Ich bin ein ganz großer Freund von. Skillshares Motto ist eigentlich nur das, was Frau Rasfeld auch vielleicht angedeutet hat in ihrem Vortrag. Jeder ist ein Schüler und jeder ist ein Lehrer. Es geht nicht mehr darum, wirklich ganze große Sachen zu vermitteln, die in großen Blöcken gelernt werden, sondern es geht darum, Skills zu vermitteln. Es gibt einzelne Themen wie Digital Literacy zum Beispiel, also Internetfähigkeit und so weiter, wo sich das schon umgekehrt hat, dieses klassische Subordinationsverhältnis, und wir wollen das weiter stärken. Willkommen. Warum werden wir in den Bildungseinrichtungen nicht so begrüßt? Ist die Germanisierung noch immer das herrschende Prinzip in der globalen Welt? Reicht das als Herausforderung? Kann man was Vernünftiges lernen, wenn man festgeschraubt hier sitzt? Muss man diese Einrichtung nicht verlassen? Ich war 10 Jahre in Leipzig in der Lehrerausbildung. Ich habe mich geweigert, in diesen Einrichtungen Veranstaltungen zu machen. Ich bin dann in Kunstpaläste gegangen, da sind wir willkommen geheißen worden. Ich habe ein großes Wohnzimmer gehabt, passten 50 Leute rein. Dann hat mir der Dekan einen Brief geschrieben, dass wenn ich meine Seminare in meinem Wohnzimmer machen würde, die Studenten nicht versichert seien. Dann habe ich ihm geantwortet, dass das Risiko der Verletzlichkeit in diesen grauen Räumen fantasielos um ein Vielfaches größer sind, als wenn sie in meinen Räumen sind. Ich stehe für eine Pädagogik des Unternehmens, aber nicht der Geschäftsgründung. Weil es so viele Aufgaben in der Welt gibt, die angepackt werden müssen. Und dafür brauchen wir anpackende Menschen. Und das muss nicht die Form eines so oder so gearteten, in allen Rechtsformen, tralala, und so Geschäfts haben. Also insofern, wie, und deswegen ist das mit dem Uterus richtig, wie von klein auf, ich bin so ein Nebenberuf Entwicklungspsychologe, stützen, stärken, wir müssen ja gar nicht stützen, stärken, wir müssen es nur lassen. Der Mensch ist ein autoaktives Wesen. Das Verheerende ist, dass unsere Bildungseinrichtungen, deswegen wurde vorhin gelacht, darauf ausgerichtet sind, diese Autoaktivität ihnen auszutreiben. Und deswegen müssen wir radikal ausbrechen aus diesen Einrichtungen. Und das Zweite ist, dass diese Bildungseinrichtungen sich ausrichten an der Selektion. Und solange wir das nicht verändern, gibt es wunderbare Beispiele. Ich bin an vielen beteiligt gewesen die letzten 40 Jahre. Und das System ist stärker geworden als alles. PISA 2000 hat dazu geführt, dass jetzt über alle 16 Bundesländer in immer mehr Fächern die gleichen Arbeiten geschrieben werden. Das ist ein Witz, wenn man dann daneben einzelne Modelle hat. Wunderbar. Was machen wir, um die politische Kultur der Selektion zugunsten der Förderung der Vielfalt der Individuen, das zu kippen? Wir haben in Berlin eine Schule im tiefen sozialen Brennpunkt, die sollte geschlossen werden. 1300 Schüler, 97% Migrationshintergrund. Die haben sich 2 Jahre Aufschub erwirkt, mussten aber ein neues Schulprogramm entwickeln. die waren dann bei uns, wir waren dann da und. Die haben fast komplett unser Schulprogramm übernommen. Also ich habe ein Buch geschrieben, da habe ich extra solche Beispiele drin, weil ganz oft solche Fragen kommen, ja Sie. Ja? Also quer durch die Republik gibt es Aufbrüche. Ich stimme aber Herrn Herz total zu. Solange wir diesen Ungeist der Selektion haben, ist der falsche Geist da. Ja? Und der wird zementiert, zum Teil ja auch durch Eltern. Haben wir in Hamburg gesehen. Ja? Und da muss man mal drüber nachdenken. Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt, der den radikalen Wandel verhindert, der ist, dass sich die Leute überhaupt keine völlig neue Schule vorstellen können. Ja? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe dann eine normale Schule und da kommen auf einmal alle Kinder rein und die Schule bleibt aber so, wie sie ist, das kann nicht klappen. Ja? Aber völlig neu zu denken, dieses Presensing, sich eine andere Zukunft vorzustellen, um dann mit guter Energie auf eine Vision hinzuarbeiten, das wissen viele nicht. Und ich erlebe bei unseren Lehrerfortbildungen, dass die Leute durch eine Vision total animiert sind und die haben keine Lust mehr auf Reparieren im alten System. Das haben die bis hier oben stehen, ich auch. Ja? Und Mut, Beispiel, ja, und dann die Kids. Das ist eine sehr, sehr gute Kombi, die Leute mitreißt. Ja, und mit Schule im Aufbruch, wir haben schon 300 Schulen, die sich gemeldet haben. Und eine kleine gute Botschaft auch, wir haben ein Kultusministerium. Das Kultusministerium Brandenburg arbeitet mit Schule im Aufbruch zusammen. Wir haben nächste Woche Donnerstag die Auftaktveranstaltung. Und Schulen können sich freiwillig melden. Und wir werden die dann begleiten zu Orten von Potenzialentfaltung. Wenn das klappen sollte, haben wir ein super Beispiel auch für andere. Weil ich glaube, auch in den Kultusministerien sitzen innovative Leute, aber die sind einfach zu große bürokratische Tanker. Ja, die sind ja so durchbürokratisiert, da musst du ja für irgendeine kleine Anfrage 30 Unterschriften dir einsammeln, dann sind 3 Jahre vorbei. Wenn die wohlwollend darauf gucken, was sich in der Republik verändert. Aber ich glaube, dafür brauchen wir sie alle. Dafür muss eine richtige Bewegung in Gang kommen. So. Ja, also eigentlich ist es so, dass wir eigentlich nur Vertrauen brauchen. Vertrauen da rein, dass es funktionieren kann. Also unsere Schule gibt es jetzt, also ich bin in der 12. Klasse. Wir sind der erste Jahrgang. Über uns gibt es einfach nichts. In der 13 mache ich dann das erste Abitur auf der Schule. Wir haben den ersten mittleren Schulabschluss geschrieben. Es hat funktioniert. Und ohne Vertrauen daran, dass es funktionieren kann, würde das nicht funktionieren. Also meine Mama hat auch am Anfang, war sehr skeptisch teilweise und hat gesagt, was macht ihr da jetzt wieder? Und hat dann irgendwann gesagt, okay, das bringt nichts, da jetzt gegenzusprechen. Macht es einfach, hat ja funktioniert. Und wenn es dann halt mal nicht funktioniert, dann steht man wieder auf und probiert halt was anderes aus. Und das ist eben dieses Vertrauen, was wir Schüler in uns selbst haben, in unsere Lehrer, in die Schule. Und dass wir uns erstmal nicht so, also dass wir uns erstmal keine Sorgen machen. Weil Sorgen machen heißt ja irgendwo immer das Vertrauen verlieren, dass man es nicht schafft. Und das ist bei uns einfach das, was zählt. Also klar mache ich mir wie jeder andere Abiturient Gedanken darüber, schaffe ich meine Prüfungen. Und klar mache ich mir Gedanken darüber, ja, wie funktioniert das alles? Ich habe Lehrer, die jetzt erst dieses Jahr auf die Schule gekommen sind. Wie soll das alles funktionieren? Natürlich, aber wenn man sich da zu viele Gedanken macht, geht man da kaputt dran. Also versucht man einfach zu vertrauen und sich dann da auch mit einzubringen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und das macht Spaß. Also bei uns ist das einfach auch so, man geht mit Spaß und Freude eigentlich zur Schule. Klar, das ist immer noch Schule, aber daran wird sich auch so nichts ändern, weil das ist einfach. Aber man kann es versuchen, einfach zu dem zu machen, was wir haben. Das Thema Erwerbsbiografie, ja, und welche Fähigkeiten braucht man da heute zu? Ein Slide, den wir mal zeigen, wenn wir irgendwo auf Roadshow sind, ist, wie gestaltet sich das Leben eigentlich und welche Fähigkeiten braucht man? Ja? Egal, ob man denkt, geht von der Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft oder umgekehrt und so weiter, die Fähigkeiten, die man braucht, Teamfähigkeit, Kollaboration, Leadership und so weiter. Das sind alles Fähigkeiten, die man in jedem Job braucht. Die braucht man auch. Das sind aber alles Gründerfähigkeiten. Und deswegen muss jeder fähig sein, auch gründen zu können. Egal, ob es ein soziales Anliegen ist, ein gesellschaftsveränderndes Anliegen, Bildung, Profit, wie auch immer, diese Grenzen muss man alle einreißen. Auch die Stereotypen zu sagen, wenn man was Soziales, gesellschaftlich Relevantes macht, muss das umsonst sein. Wieso muss das umsonst sein? Wieso dürfen soziale Unternehmen keinen Profit machen? Das ist total irrelevant. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die noch sehr verbreitet ist. Als letzten Satz wollte ich noch sagen, je besser diese Grassroots-Initiativen werden, desto eher sind wahrscheinlich auch so Unternehmungen wie unsere Initiative bereit, wieder in die Schulen, in die Institutionen reinzugehen, weil wir dann sagen, dann funktioniert das Thema auch Ökonomie oder Gründergeist in der Schule. Bloß, wir müssen immer, wenn wir an Schulleiter gehen und wir wollen nur das Podium zu den Schülern haben, müssen wir erstmal die erhobene Deckung überwinden, zu sagen, was wollt ihr von unseren Schülern? Seid ihr ideologisieren? Wer unterstützt euch? Ist da eine Sekte dahinter und so weiter? Es ist wirklich ganz erstaunlich, auf was für Stereotypen man da trifft. Das ist genau die Erfahrung, die wir auch bei der Entrepreneurship-Erziehung machen mit Nifty, dass die Schüler die besten Botschafter sind. Die sind diejenigen, die am ehesten eine Verwandlung in Gang bringen, die sogar Politiker beeindrucken können, aber vor allem erstmal andere Lehrer, Schulleiter, wenn die sehen, was so ein Schüler an Leistungen hervorbringt mit Freude und in wirklich relativ kurzer Zeit, wie schnell man die Haltung von Jugendlichen ändern kann, dann kann man auf die Weise vielleicht die Bewegung, die Frau Rasfeld und angesprochen hat, die sich Herr Herz wünscht und sie sich hier genauso, so eine Art neuen reformpädagogischen Schub vielleicht in die Gesellschaft tragen, den wir dringend brauchen. Denn dieser Geist der Ermutigung und auch die Nachhaltigkeit, die bei dir so ein großes Anliegen war, dass man das so reinträgt in die Schulen, dass das wirklich als Herausforderung für die Zukunft erkannt wird, dass Jugendliche selbstbewusst mit sehr vielen Ideen und auch, das möchte ich noch, eine Lanze für die Gründung möchte ich ja noch mal brechen. Es ist ja keine Schande, ein Unternehmen zu gründen, sondern wir wollen Jugendliche in die Welt lassen, die egal, ob sie Azubis sind oder ob sie Arbeitnehmer sind, ob sie Studenten sind oder ob sie ein eigenes Unternehmen gründen, die Kompetenz dazu mitnehmen, eine Gründungs- und Wirtschaftskompetenz, die sie überhaupt befähigt, mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen interessante Dinge in Gang zu setzen und Innovationen zu machen. Und ich denke, das brauchen wir dringend. Wir brauchen auch Jugendliche, die nicht mit Angst vor Arbeitslosigkeit und Entlassung in ihre Zukunft gehen, sondern die sagen, ich kann selber was. So wie die beiden Mädchen das beschrieben haben vorhin, sie können was, sie haben Vertrauen zu sich selber und das Gefühl verdient jedes Kind und jeder Jugendliche.